Lektion 6, Hörtext 3, Aufgabe 3. Hören Sie ein Interview zum Thema Bionik. Wir wollen uns heute mit einem relativ jungen Wissenschaftsgebiet beschäftigen, mit der sogenannten Bionik. Die Bionik ist eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der technischen Umsetzung und Anwendung von Prinzipien biologischer Systeme befasst. Die Bionik ist also ein äußerst vielfältiges Gebiet, in dem sich Biologie, Physik und Technik miteinander verbinden. Frau Professor Dr. Kelzer, was ist der Grundgedanke der Bionik? Nun, im Zusammenhang mit der ökologischen Bewegung im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts hat man sich auch im Bereich der Technik wieder zurückbesonnen auf die Natur. Dies geschah nicht nur in dem Sinne, dass man sich zunehmend bewusst wurde, dass die natürlichen Ressourcen begrenzt sind. Die Hinwendung zur Natur erfolgte auch im Sinne eines Lernens von der Natur. Damit ist zunächst einmal ganz allgemein gesprochen gemeint, dass man Konstruktionen und Verfahrensweisen der Natur auf die Technik überträgt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass über Millionen von Jahren in der Tier- und Pflanzenwelt evolutionäre Entwicklungen stattgefunden haben, die unsere technischen Entwicklungen weit übertreffen. Nun bedeutet Lernen von der Natur natürlich nicht, dass die Natur fertige Konzepte bereitstellt, die man nur zu kopieren braucht. Aber was man übernehmen kann, ist eine Fülle von Anregungen, die auf ihre Übertragungsmöglichkeiten hin untersucht werden müssen. Um diese Untersuchung auf eine wissenschaftlich fundierte Basis zu stellen, ist die Bionik entstanden. Dieses Kunstwort weist schon auf die Zielsetzung hin: Lernen von der Natur, Biologie, als Anregung für eigenständiges technologisches Gestalten, Technik. Ja, wo liegen denn die Einsatzmöglichkeiten der Bionik, Frau Professor Kelzer? Könnten Sie uns das einmal kurz erläutern? Die Bionik hat zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Ich möchte mich hier einmal auf den Bereich der Konstruktionsbionik konzentrieren. Die Konstruktionsbionik geht davon aus, wie etwas in der Natur konstruiert ist. Das heißt, welche Struktur haben Pflanzen und Tiere und für welche technischen Produkte kann man diese Struktur sinnvoll nutzen? Das fängt schon bei den Materialien an, aus denen Pflanzen und Tiere bestehen und die zum Modell für bestimmte Werkstoffe werden können. Aber nicht nur am Material, auch an einzelnen Teilen von Tieren und Pflanzen werden Anregungen für technische Konstruktionen gesucht und gefunden. Das Sprunggelenk des Kängurus wurde so zum Modell für Sportschuhe, die ein leichtes, nicht anstrengendes Laufen ermöglichen. Neben Material und Einzelteilen werden aber auch komplexe Systeme untersucht. So machte man bei der Analyse von primitiven Tierbauten in Zentralafrika und Nordamerika wichtige Entdeckungen, die man in der Konstruktion von Lüftungs- und Heizungssystemen einbringen kann. Ah ja, Frau Professor Kelzer, können Sie uns abschließend noch ein Beispiel für ein neuartiges Material nennen, das von der Konstruktionsbionik entwickelt wurde? Gewiss. Da hätten wir das Beispiel der Lotusblume. Lange Zeit war man der Meinung, dass man die Oberfläche zum Beispiel bei Autos oder auch bei Fliesen im Bad und Küche besonders glatt gestalten müsse, damit die Schmutzteilchen auf diesen Flächen vom Wasser leicht weggespült werden können. Biologen haben nun die Blütenblätter der Lotusblume untersucht, die ja bekannt dafür ist, dass sie, obwohl sie in schlammigen Gewässern wächst, immer makellos saubere Blüten hat. Dabei machten sie eine erstaunliche Entdeckung, die als Lotus-Effekt bezeichnet wird. Nicht etwa aufgrund einer ganz glatten Oberfläche bleiben die Blätter so sauber, sondern weil diese Oberfläche viele winzig kleine Noppen, also Erhebungen bzw. Beulen hat. Diese bewirken, dass die Schmutzteilchen nicht so fest an der Fläche haften, sodass die auftreffenden Regentropfen die Schmutzteilchen von der Oberfläche lösen, einrollen und mitnehmen können. Bei glatten Oberflächen dagegen kleben die Teilchen fester an der Fläche und der Wassertropfen schiebt sie höchstens ein bisschen weiter, kann sie aber nicht entfernen. Mittlerweile hat man diese Erkenntnisse über das Selbstreinigungsprinzip der Lotuspflanze längst technisch umgesetzt Und wenn wir noch ein paar Jahre warten, brauchen wir vielleicht in Zukunft weder unser Auto zu waschen, noch Küche und Bad zu putzen. Ja, das wäre natürlich schön. Vielen Dank, Frau Professor Kelzer.